Decadatifa. Hundert Jahre Zwangsarbeit. Narzissen. Ober, wie lange sind wir hier? 2 Tage, Herr Puntilla. 2 Täglein hörst du und schon lässt du nach. Schon lässt du nach. 2 Täglein hörst du. Bei einem Aquavit ein bisschen über mich reden will. Und wie ich mich verlassen fühl. Und wie ich mich verlassen fühl. Aber so fallt ihr einem alle zusammen. Alle. Alle. Denn ist willig, aber das Fleisch ist schwach, aber der Geist ist schwach. Das Fleisch ist schwach. Was für ein Tag ist heute? Samstag, Herr Puntilla. Das erstaunt mich. Es soll Freitag sein. Entschuldigung, aber es ist Samstag. Du widersprichst, ja? Du bist mir ein schöner Ober. Hör gut zu. Ich bestelle einen weiteren Aquavit und einen Freitag. Jawohl, Herr Puntilla. Wacht auf, Schwächlinge, lasst mich nicht so allein. unter? Ich hab's bis hierher. Zahlt's mich aus. 175 Mark. Und das Reutlis hol ich mir auf Pontilla. Deine Stimme kenn ich. Deine Stimme klingt ganz menschlich. Wir müssen uns kennenlernen. Die Aquavita Puntilla, und heute ist Freitag. Es ist recht. Das ist ein Freund von mir. Ja, Ihr Chauffeur, Herr Puntilla. So, du bist Chauffeur? Ich hab immer gesagt, auf der Reise trifft man die interessantesten Menschen. Ich bin der Gutsbesitzer Puntilla aus Lami. Ein ehrlicher Mensch. Ich habe 90 Kühe. Schön. Ich bin der Matti. Matti, bist du mein Freund? Nein. Ich dank dir. Ich wusste es. Matti, sieh mich an. Was siehst du? Ich möchte sagen, einen dicken Kloben, stinkbesoffen. Da sieht man, wie das Aussehen täuschen kann. Matti, ich bin ein kranker Mann. Einmal im Quartal. Ich wach auf und bin plötzlich Sternhagel nüchtern. Die ganze ganze andere Zeit. Bin ich vollkommen normal, so wie du mich jetzt siehst. Dann kommt der Anfall. Es beginnt damit. Anstatt zwei Gabeln sehe ich nur noch eine. Aber es kommt noch böser. Indem ich während dieser Anfälle von total sinnloser Nüchternheit einfach zum Tier herabsinke. Ich bin dann dir. Ein zurechnungsfähiger Mensch ist ein Mensch, dem man alles zutrauen kann. Zum Beispiel meine Rücksichtslosigkeit gegen dich, einen solchen Prachtmenschen. Da, nimm, das ist Rindsrücken. Ich möchte sicher sein, dass da keine Kluft mehr ist. Zwischen uns sagt, dass keine Kluft ist. Ich nehm's als einen Befehl, Herr Punctilin, dass keine Kluft ist. Bruder, wir müssen eine Mitgift für mein einziges Kind herausreißen. Dem heißt es jetzt ins Auge geschaut, kalt, scharf und besoffen. Denn Sonntag ist Verlobung. Basta! Ich könnte einen Wald verkaufen und ich könnte mich verkaufen. Was rätst du? Wie wollen Sie das machen? Sich verkaufen! Frau Klinkmann! Das ist die Tante vom Attaché, die hat Geld wie Heu und ein Faible für mich seit 30 Jahren. Wohlsein! Bruder! Ich sehe, du lässt mich nicht im Stich. Ich werd meinen Wald verkaufen, wie du mir rätst. Komm, komm, wir gehen ihn schätzen. Den da nimm mit. Das ist ein Advokat. Da nimm meine Brieftasche und zahl den Schnaps. Ich verliere alles. Ich wollt, ich hat nichts. Geld stinkt, das merkt ihr. Das wär mein Traum. Dass ich nichts hätte, nichts, nichts, und wir gingen zu Fuß durch das schöne Finnland. Auf Aufheben! Raustragen! Wenn wir müd sind, gingen wir in eine Schenke wie die und tränken ein Gläschen fürs Holzhacken. Das könntest du mit der linken Hand machen, mit der linken Hand, Bruder. Erstklassiges Holz. 10.000 Klafter. Macht Runde 37.000. Mindestens. Jagd ist auch dabei. Mein Wald mit seinen Buchen, seinem Panorama und seinen Stämmen im Morgenlicht. Du Wallfahrtsort für das ganze Tarastland. Er ist so hübsch, als dass ich ihn verkauf. Komm! Warum musst du prozessieren, liebes Kind? Da wir doch im Bette immer eines Sinns, deines Sinns gewesen sind. Nachts um 3:30 kann ich die gnädige Frau beim besten Willen nicht wecken. Verschwind! Matti, wie gern möcht der Puntila euch die Birken fällen und die Stein aus den Äckern graben und den Traktor dirigieren. Aber lasst man ihn! Es passt sich nicht, dass der Papa pflügt. Es passt sich nicht, dass der Papa die Mädchen kitzelt. Es passt sich nicht, dass der Papa mit den Arbeitern Kaffee trinkt. Es passt sich nicht, es passt sich nicht, es passt sich, passt sich, passt sich, passt sich nicht. Aber jetzt passt es mir nicht mehr, dass es sich nicht passt. Und ich verlob mich mit der Klinkmann, die schafft die Mitgift. Und meine Tochter verlob ich mit einem Attaché. Und dann sitz ich in Hemdsärmeln beim Essen und hab keinen Aufpasser mehr. Denn die Klinkmann Kuscht und basta! Und euch leg ich zum Lohn zu, denn die Welt ist groß und ich behalt meinen Wald. Und es reicht für euch und es reicht auch für den Herrn, für den Herrn, für den Herrn. Auf Puntilla! Matti, wart einen Augenblick, ich hol die Klinkmann aus dem Bett. Furchtbar enttäuscht sein und vielleicht zweifeln am Puntilla. Aber ich werde meinen Wald verkaufen. Höchste Zeit, dass du ausgewichen bist. Stell dich dem Puntilla nicht in den Weg. Wer bist du? Wer bist du? Guten Morgen, gnädige Frau. Ich habe ein kleines Anliegen an die gnädige Frau. Ich müsste dein ganzes Misthütchen umschmeißen, wenn du mir nicht die Apotheke zeigst, denn ich muss gesetzlichen Alkohol haben. Weiter unten. Aber höre ich recht, der gnädige Herr braucht Alkohol. Ich habe Alkohol, schön in Staaten. Ich mach ihn selber. Nimm ihn weg, Weib. Ich trinke nur gesetzlichen. Einen anderen brächte ich gar nie die Gurgel hinunter. Gnädiger Herr, der Schlag soll Sie treffen. Von Ihrem gesetzlichen. Schnaps für 90 Kühe, du Gutes, du Ruhmes. Ich meine, Sie brauchen, dass ich den Polizisten ruf. Kindchen. Kindchen. Ich bin der Gutsbesitzer Puntilla aus Lamm und hab 90 Kühe. Und alle 90 haben den Scharlach. Sie haben rote Flecken und zwei haben sogar schon Schwarze. Wenn Sie so ein mächtiger Mann sind, da hab ich freilich die Pflicht, dass ich Erleichterung schaff. Und als wir im Flow bei den Flecken hoffentlich kriegen sie auch genug Heringe für ihre Kühe am Tag drauf. Musik, du schönste der Welt. Jetzt hab ich den Schnaps und hab kein Mädchen. Und du hast keinen Schnaps und hast keinen Mann. Schöne Apothekerin, ich möchte mich mit dir verloben. Dass du mir von dir erzählst, was du für ein Leben, was du für ein Leben hast. Ich? Ich hab so ein Leben. Studiert hab ich 4 Jahre und jetzt zahlt mir der Apotheker weniger als der Köchin. Die Apothekerin ist eifersüchtig, weil der Apotheker mich belästigt. Gott, Gott, Gott, tipp, tipp, tipp. Jede zweite Nacht wach ich. Mit den Medikamenten verbrenne ich mir das Kleid. Dabei ist die Wäsche Gott, so teuer. Gott, tipp, tipp. Einen Freund habe ich nicht. Der Polizeimeister und der Direktor vom Konsumverein sind alle verheiratet. Gott, Gott, Gott, tipp, tipp, tipp. Ich glaube, ich habe ein trauriges Leben. Siehst du? Siehst du, siehst du, siehst du? Also, halt dich an den Punkt, Dilla. Halt, Täubchen, dich muss ich haben. Wohin des Wegs? Was hast du schon für ein Leben, sag mir's, was du für ein Leben hast? Ich interessiere mich für dich. Ich? Ich hab so ein Leben. Um 3:30 muss ich aufstehen, den Kuhstall ausmisten und die Kühe bürsten. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Dann kommt das Melken und dann wasche ich die Milcheimer. Dann trinke ich den Kaffee, aber der stinkt, der ist billig. Dann esse ich mein Butterbrot und schlaf ein bisschen. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp, du mein Täubchen. Dann kommt wieder das Mistkehren, Kuhbürsten, das Melken und das Milchkönnen waschen. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Ich muss im Tag 120 Liter herausmelken. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Auf die Nacht esse ich Brot und Milch. Davon krieg ich 2 Liter im Tag. Aber das andere, was ich mir koch, kauf ich auf dem Gut. Kott, kott. Abends geh ich tipp, tipp, tipp. Manchmal zum Tanzen. Kott, kott, kott. Und wenn es schlimm wird, krieg ich ein Kind. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Ich hab 2 Kleider und ich hab auch ein Fahrrad. Siehst du, siehst du? Und ich hab einen Hof und die Dampfmühle. Und das Sägewerk hab ich. Und gar keine Frau. Wie ist es mit dir, Täubchen? Da, nimm einen Schluck aus der Flasche. Und alles ist in Ordnung und gesetzlich. Komm nach Puntila am Sonntag. Abgemacht. Abgemacht. Weiter, weiter, weiter. Immer die Dorfstraße hinunter, immer hinunter, hinunter, hinunter, hinunter. Ich bin gespannt, wer alles schon auf ist. Da sind sie unwiderstehlich. Wenn sie so aus den Federn kriechen. Da sind die Augen noch blank und sündig und die Welt ist noch jung. Guten Morgen, du Wache. Du bist ja die allwissende Frau, die alles durchs Telefon weiß. Guten Morgen, du. Guten Morgen, Herr Puntila. Sie sind's doch, nachdem ich die halbe Nacht herumtelefoniert hab. Ihr Fräulein Tochter ist wütend. Sie sagt, jetzt hat Vater Herrn Bibelius schon 2-mal versetzt. seine Frage, ob er Bibelius in Wald überhaupt noch will. Heute auf dem Gesindemarkt ist die letzte Gelegenheit. Sag ihm. Die halbe Nacht warst du auf und ganz allein. Bei dich im Wagen, Matti. Ich gehe auf Freias Füßen und möchte wissen, was du für ein Leben hast. Ich? Ich hab so ein Leben. Ich krieg 50 Mark, aber dafür darf ich nicht aus der Zentrale heraus seit 30 Jahren. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Hinterm Haus hab ich ein Stückchen Kartoffelland. Kott, kott, kott. Der Strömling kauf ich dazu. Tipp, tipp, tipp. Aber der Kaffee wird immer teurer. Was es im Dorf gibt und auch außerhalb, verheiß ich alles. Sie würden sich wundern, was ich weiß. Ich bin nicht geheiratet worden, deswegen. Kut, kut, kut, typ, typ, typ. Ich bin die Sekretärin im Arbeiterclub. Mein Vater ist Schuster gewesen. Kut, kut, kut, typ, typ, typ. Telefonstecken, Kartoffelkuchen und alles wissen. Das ist mein Leben. Da ist es Zeit, dass du ein anderes kriegst. Und schnell muss es gehen. Gleich schick ein Telegramm ins Hauptamt, dass du den Puntila aus Lamin heiratest. Hier ist der Schnaps, alles gesetzlich. Und am Sonntag kommst du nach Puntila. Ich werde da sein. Ich weiß schon, dass sie für ihre Tochter eine Verlobung machen. Und sie haben wohl gehört, dass ich mich allgemein verlobt hier, gnädige Frau. Und ich hoffe, sie werde nicht fehlen. Als wir eingekocht die Pflaumen, macht er gnädig manchen Spaß. Und er steckte seine Daumen, lächelt ihm so manches Glas. Kott, kott, kott, tipp, tipp, tipp. Und ich fahr weiter und um den Teich und durch die Tannen und komm zur rechten Zeit, zur rechten Zeit, zur rechten Zeit auf dem Gesindemarkt. Thank you. Du bist nicht besser wie die Jünger am Ölberg. Halt's Maul! Ich weiß eben jetzt, dich muss man im Auge behalten. Jawohl, Herr Puntila. Der Wald hätte längst verkauft sein können, aber du nutzt natürlich aus, dass ich ein Glas zu viel gehabt habe und bringst mich auf die Klinkmann. Ich sag's dir im Guten, sei bescheiden, es dient zu deinem eigenen Besten. Wenn du den Herrn, wie heißt er gleich, der meinen Wald kauft, siehst, ruf mich. So ein Dicker mit Pickeln. Ich muss noch telefonieren. Dem sein Auge fällt mir. Herr Pundila, ich verhandle mit dem Mann. Hier ist der Kontrakt. Melde dich am Sonder. Ich verhandle auch mit ihm. Ich wünsche, dass ich sie nicht einmischen. Wir mischen ein. Stell es dir keine unverschämten Fragen. Ich vertrag's nicht. Ich gebe für den Meter eine halbe Mark. Es sind hauptsächlich Buchen. Du kannst gleich mitkommen im Wagen. Ich gehe und besprich mich. Ah, du hast Familie. Ich kann alle brauchen. Die Frau geht aufs Feld. Gewisse Leute, Solomon, gar nicht auf den Markt. Lass das. Was das? Gib mir 10 Minuten. Wie die Leute sich heute zu Tag benehmen. Ich bin schon auf dem Wald, hab's jetzt glücklich wieder auf dem Hals. Bruder, du enttäuschst mich. Dass ich, seh ich das Auge von einem Menschen. Und es gefällt mir, weil es mich anschaut, wie das Auge von einem Menschen. Und das soll ich kaltem Blut mich abwende bloß darum, weil ich meinem Volk verschacher. Ich möchte sehen, dem sein Auge lacht, wenn es meine Buchen erblickt. Ein Buch zu roden. Ich brauch überhaupt mehr. Du und du, du auch. Ihr da, ihr könnt mitkommen. Du bist jetzt für Puntila. Du weinst nichts aus. Hat man sowas schon gehört? Woher weißt du, dass ich's nicht aushalt? 11,5 Stunden im Sommer. Nachher müssen's wieder wegjagen, wenn sie morgen sehen. Du hältst schon aus. Ein Kuhmädchen möchte ich mir auch noch anschauen, erinnere mich. Da habt ihr was zu trinken. Seid lustig mit dem Puntila. Ich sitze hier mit angenehmen Leuten. Lass dich nicht verjagen, ihr habt was gegen mich. Warum denn? Kein Vertrag machen mit den Leuten. Ich kann mich überhaupt nicht dem Geschäft widmen, wenn ich denken muss, es hat etwas gegeben zwischen uns. Betrachten's als vergessener Puntila und was für Vertrag. Und ich tu's nicht. Und ich tu's nicht. Ich lass mich nicht zu einer Unmenschlichkeit antreiben. Ich will meinen Leuten näher kommen, bevor wir uns aneinander binden. Schaut, was für eine stramme Person! Ich kann diesen Gesindemann überhaupt nicht ausstehen. Pferd und Kühe kauf, geh ich auf den Markt und denk mir nichts dabei. Aber ihr seid Menschen und das soll's nicht geben. Dass man die auf dem Markt aushandelt, hab ich recht. Freilich, Sie haben recht. Wie recht, Herr Puntila. Ausgehandelt. Ob es ein Markt ist oder eine Kirche, es ist immer eine Macht. Und nicht wollen sie, macht den Vertrag leicht oder schickt die Leute weg, dass sie noch einen kriegen. Das ist die Höhe, sitzt an der Quelle und lässt keinen ran. Wozu? Ich gebe euch mein Wort, dass alles in Ordnung ist. Wisst ihr, was das ist? Das Wort von einem tavastländischen Bauern. Hartelmerberg kann einstürzen. Es ist nicht wahrscheinlich, aber er kann. Das Schloss in Tavastus kann zusammenfallen. Warum nicht? Aber das Wort von einem tavastländischen Bauern steht, das ist bekannt. Ich könnte Ihnen bei sowas den ganzen Tag lang zuhören, Herr Puntila. Der Herr Puntila, das sieht man. Wenn ich denk, wie wir heimfahren werden, ich seh Puntila am liebsten am Abend wegen der Birken zahlen. Auf nach Puntila. Das lasst ihr gesagt sein. Ich kauf nicht Menschen. Kein Blut. Ich kauf nicht Menschen. Kalte Blut. Ich geb ihnen ein Heim auf, Puntila. Dann geh ich lieber. Ein Heim? Ein Heim? Dann geh ich lieber. Ich brauch eine Stell. Auf nach Puntila, her hinter Tag. Auf nach Tag. sind wir. Aber macht keine Umstände. Wir trinken noch eins im intimen Kreis, eine Flasche oder zwei. Und besprechen dabei deine Verlobung. Die Herren bleiben für die Waldarbeit. Was soll das heißen? Der Wald ist nicht verkauft. Ich verkauf keinen Wald, deine Mitgift hat dir der Herrgott mitgegeben. Hab ich recht? Das ist ein Skandal, Papa. Steh nicht herum hier. Habt ihr keine Arbeit? Dass du dich nicht schämst vor den Leuten, wenn du schon nicht an deine Tochter denkst. Bedenk, Einus stellen. Das ist ja, was ich sag. Wenn du mich fragst, rat ich dir ab von dem Attaché. Das ist kein Mann. Nimm den Marti, dann hast du einen Mann. Jetzt ist genug! Hier werden keine Waldarbeiter eingestellt. Der Wald wird verkauft. Und wenn ich ihn selber verkaufe? Halt! Ihr bleibt! Leina! Einen Aquavit für die Herren. Ihr bleibt. Sigi! Ihr bleibt und du bist still. Und erst Vater und Mutter. Dass du lange lebst auf Erden. Sigi! Bevor ich die Polizei anrufe! Eva! Und ihr verlasst mich auch. So sind's, her von seinem Auto. Und jetzt können wir die 9 Kilometer zu Fuß zurücklatschen und ohne Stell. Ich zeig ihn an! Oh! Sind immer unangenehm. Ich war in einer Papiermühle, da hat der Bote gekündigt, weil der Herr Direktor ihn gefragt hat, wie es seinem Sohn geht. Ich verstehe nicht, was Sie damit meinen. Ich wollte nur betonen, dass der Herr Attaché ein intelligenter und gütiger Mensch ist, den man nicht nach dem Äußeren beurteilen darf. Oder was er tut, nur nicht zum Heiraten. Wo bleibt das goldene Geschöpf mit dem Kaffee? Da sind in einer schönen Sackgasse. Ich bin in keiner Sackgasse, wie Sie es vulgär ausdrücken. Fina, den Kaffee! Nur, wie könnte man dem Herrn Attaché andeuten, dass er zurücktreten ist? Aber von Ihnen kann ich das nicht verlangen. Das wäre ein Teil von meinen Dienstwagen putzen. Wir brauchen ihm nur zu zeigen, dass wir intim sind. Noch Kaffee! Fina! Intim? Wie zum Beispiel? Ich kann ja, wie aus Versehen, mit dem Sacktüchel ihren Strumpf herausziehen, dass er's nicht sieht. So penibel ist er nicht. Dazu hat er so viel Schulden. Sie haben keine schlechte Fantasie in diesen Dingen, wie mir scheint. Ich tu mein Bestes, Fräulein Eva. Ich stell mir alle möglichen Situationen vor zwischen uns zwei, damit mir was Passendes einfällt. Das lassen Sie bitte bleiben. Schön, ich lasse es bleiben. Was zum Beispiel? Kaffee! Wenn er so große Schulden hat, müssen wir schon beide zusammen aus der Badehütte herauskommen. Unter dem geht's nicht. Das könnte nicht so passen. Sehen Sie, Sie haben auch eine ganz gute Fantasie. Und ich Altonen sehe, dass ich mich von Ihnen nicht kompromittieren lassen kann. Ihre Absichten sind mir zu durchsichtig. Kerl, steh nicht herum. Faulenz nicht. Putz lieber Stiefel, wasch den Wagen, der wird wieder aussehen wie eine Mistfuhr. Widersprich nicht. Und wenn ich dich beim Ausschreien von Klatsch erwisch, schreib ich dieses Zeugnis, das merkt ihr. Guten Morgen, Eva. Weißt du, ich habe mir gedacht, ich verkaufe den Wald an die Klinkemann. Die handelt nicht lang herum. Komm doch mit nach dem Einosehen. Da fällt mir was ein. Hey, du! Ja, du! Gib mir deine Jacke. Deine Jacke sollst du mir geben. Ist das meine Brieftasche oder nicht? Zuchthauspflanze? Jawohl, Herr Puntila. Jetzt bist du geliefert. 10 Jahre Zuchthaus. Jawohl, Herr Puntila. Das könnte dir so passen. Jetzt in der Ernte, dass du dich vom Traktor drückst. Aber ich schreibe dir's ins Zeugnis, verstanden? Jawohl, Herr Puntila. Ich warte, Eva. Ich will nur noch ein Bad nehmen, Papa. Herr Altonen, ich warte. Gehen Sie, nein, ich muss noch Spielkarten holen. Wozu denn Spielkarten? Wie sollen wir denn die Zeit totschlagen in der Badehütte? Was bummelst du herum, Kerl? Ich werde dieses Zeugnis schreiben. Jawohl, Herr Puntila. Wie stehst du eigentlich mit Eva? Ich steh gut mit ihr. Sie ist ein wenig kühl zu mir. Aber das ist ihre Natur. Ich werde Eva noch einen Strauß weißer Rosen bringen, weißt du? Ich glaube auch, das ist besser. Ich zweifle, ob sie überhaupt auf schlechte Gedanken kommen. Mitten am Vormittag ist doch nichts dabei. Sagen Sie das nicht. Das deutet auf besondere Leidenschaft. 66 meint, im Kuschler wird immer gewartet, bis es Nacht ist. Wir spielen um einen halben Pfennig, denke ich. Merken Sie sich, ich bin keine Kuhmagd. Ich hab nichts gegen Kuhmitte. Heiß ist's. Sie können sich auch leichter machen. Ich schaue Ihnen nichts weg. Ich hab 66. Was haben Sie? Weißt du, Puntila, ich hab mir gedacht, ich habe Eva an die Riviera und bitte den Baron Schudelier um seine Rolls. Gute Idee. Gute Idee. Sie müssen kichern, als ob ich sie kitzle. Sonst geht schamlos vorbei hier. Das klingt nicht amüsiert genug. Ist das nicht Eva? Das muss was anderes sein. Sie sind aber kitzlig. Horch. Wehren Sie kein Wissel. Ich glaube, du bringst deinen Strauß besser ins Haus. Nein, nicht. Doch. Weißt du, Puntilla, es klingt wirklich, als ob sie Eva will. Wer gefährlich dich beleidigend. Jetzt hör du und lass nach mit dem. Erheblichen Peters an. Nein, nein, nein. Was soll ich noch sagen? Sagen Sie. Das darfst du nicht. Denk's doch hinein, sein Sinn. Das darfst du nicht. Horch. Eva. Weiter in blinder Leidenschaft. Wenn er reinkommt, müssen wir ran, der hilft nicht. Das geht nicht. Dann geht's hinaus, aber wie ein begossener Pudel. Hast du gerufen, Papa? Ich wollte nur... Was denkst du dir eigentlich, dich in der Badehütte herumzutreiben? Meinst du, wir hätten keine Ohren? Sei doch nicht ehrzornig, Puntilla. Warum soll die Eva nicht in die Badehütte? Was sollst du dir gehört haben, Papa? Vielleicht schaust du dich um. Herr Puntilla, ich habe mit dem gnädigen Fräulein nur 66 gespielt. Da sind die Karten, ist ein Missverständnis von ihr. Manchmal, du bist gekündigt. Was soll der Eino davon denken? Weißt du, Puntilla, wenn sie 66 gespielt haben, ist es ein Missverständnis. Ich hab dir weiße Rosen gebracht, Eva. Komm, Puntilla, kommet, gehen wir ein Billard spielen. Mit dir red ich noch, Eva. Und du, wenn du noch einmal so viel nur wie Mu sagst zu meiner Tochter, halt's Maul, weißt du, was du hast? Aufzuschauen hast du zur Tochter von deinem Brotgeber, wie zu einem höheren Wesen, das herniedergestiegen ist. Lass mich, Eino. Wiederhol's. Was hast du? Ich muss hier aufschauen, wie zu einem höheren Wesen, das herniedergestiegen ist. Gut, wirst du wie ein Krebs, wenn du sowas von Unschuld siehst. Wo du schon vor der Konfirmation unsaubere Gedanken hattest bei Weibern, hast du verstanden? Ich hab verstanden. Seine Schulden sind noch größer, als wir geglaubt haben. Thank you. Sie noch was zu tun hier? Ich? Nein. Meine Arbeit fängt erst morgen früh um 6 wieder an. Ich hab mir gedacht, ob Sie nicht mit mir auf die Insel rudern, ein paar Krebse für morgen zum Verlobungsessen fangen. Ist es nicht ein bisschen schon nachtschlafende Zeit? Ich bin noch gar nicht müd. Ich schlafe im Sommer schlecht. Ich weiß nicht, was das ist. Können Sie einschlafen, wenn Sie jetzt ins Bett gehen? Ja. Sie sind zu beneiden. Dann bricht sie mir die Geräte her. Mein Vater hat den Wunsch, dass Krebse da sind. Achtung für mich ganz frisch. Sie müssen nur sich umziehen, dass ich gut warten könnte. Die Geräte sind in der Geschirrkammer. Die Fina und die Futtermeisterin fragen, ob sie nicht ans Wasser hinunterkommen wollen. Sie unterhalten sich noch. Ich bin müde. Ich bin auch ganz tot mit dem Backen. Ich bin nicht für Verlobungen. Aber ich habe mich direkt wegreißen müssen, dass ich ins Bett gehe. Es ist so hell und eine Sünde zu schlafen. Vielleicht gehe ich doch noch ein bisschen hinunter. Der Stallmeister spielt so schön auf der Harmonika. Und das höre ich so gern. Aber Sie haben ja die Geräte nicht. Wir fangen sie mit den Händen. Das ist viel hübscher. Ich lerne es Ihnen. Aber es ist bequemer mit dem Gerät. Ich bin neulich mit dem Stubenmädchen und der Köchin auf der Insel gewesen. Da haben wir es mit den Händen gemacht und es war sehr hübsch. Sie können es nachfragen. Ich bin flink, sind Sie nicht? Manche haben 5 Daumen an jeder Hand. Die Krebse sind natürlich schnell und die Steine sind glitschig. Aber es erhält draußen nur wenig Wolken. Ich habe herausgeschaut. Unterhalten uns. Es ist eine hübsche Nacht. Sagen Sie nicht von allem, es ist hübsch. Holen Sie lieber die Geräte. Seien Sie nicht so groß, hinter die Krebs her. Ein paar Taschen voll genügen. Was meinen Sie damit? Wollen Sie überhaupt Krebse fangen? Thank you. vielleicht ein bisschen spät. Ich muss früh um 6 wieder raus. Wenn wir bis 3-4 Uhr auf der Insel herumwarten, wird's bisschen knapp für'n Schlaf. Ich kann sie natürlich hinüberrudern, wenn's absolut wollen.